Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Propaganda war für die Nationalsozialisten entscheidend. Der totale Zugriff auf die Menschen und die Manipulation der breiten Masse. Dazu diente die perfekt ausgebaute Maschinerie der NS-Propaganda. Wirkungsvoll ausgeleuchtete Bilder. Pariser Platz, Berlin. Im Hintergrund das Brandenburger Tor. Nachts. Davor Marschkolonnen in Reih und Glied, flankiert von Zuschauern. Die Arme zum Hitlergruß erhoben. 30. Januar 1933. Das Ende der krisengeschüttelten Weimarer Republik. Adolf Hitler wird zum Reichskanzler ernannt. Die Nationalsozialisten feiern die Machtübernahme. Aufmärsche, Kundgebungen in der ganzen Republik. In Berlin ein Fackelzug von SS, SA und Stahlhelm durch das symbolträchtige Brandenburger Tor, das Wahrzeichen Preußens, an dem die Weimarer Republik am 11. August ihren Verfassungstag zu feiern pflegte. Wer heute nach Bildern zu Hitlers Machtübernahme sucht, stößt schnell auf die oben erwähnten Fotos. Dass es sich dabei nicht um Aufnahmen vom 30. Januar 1933 handelt, wird selten erwähnt. Man vermutet, dass Goebbels diese Fotos hat machen lassen, als er einige Monate später den Fackelmarsch während der Dreharbeiten zu einem Propagandafilm nachinszenieren ließ. Die Nationalsozialisten waren Meister der Selbstinszenierung. Mit ihrer Propaganda versuchten sie, die Wahrnehmung politischer Ereignisse zu steuern und das Fühlen, Denken und Handeln der Massen gezielt zu beeinflussen. Sie organisierten unzählige Aufmärsche, Fackelzüge, Paraden, ließen sich fotografieren und filmen. Das Brandenburger Tor avancierte zu einer begehrten Kulisse für die NS-Machtdemonstrationen. Propaganda und Wirklichkeit verschmolzen. Für die Nationalsozialisten war Propaganda einer der ganz zentralen Begriffe und Konzepte in ihrem politischen Selbstverständnis wie in ihrer politischen Praxis. Und dahinter steckte die Vorstellung, dass man die breite Masse beliebig manipulieren könne, von deren Intellektualität man eine sehr geringe Meinung hatte. Das ist besonders bei Hitler, aber noch stärker bei Goebbels an sich nachzuvollziehen, der immer wieder betont hat, dass die Masse dumpf oder was auch immer sei. In Mein Kampf ergeht sich Hitler in Überlegungen, was effektive Propaganda ausmacht. Was ist massenwirksam? Wie kann man Massen beeinflussen? Unter diesem Aspekt beschäftigte sich Hitler mit der alliierten Propaganda im Ersten Weltkrieg und der kommunistischen Propaganda, nimmt Anleihen aus der aufkommenden Werbelehre und Wirtschaftsreklame und der Massenpsychologie eines Gustave Le Bon und kommt zu dem Ergebnis, die Botschaften müssen knapp, einfach, einprägsam sein. Falls Texte, dann kurz, etwa als Flugblätter. Wichtig sind Bilder in all ihren Formen, von Plakaten bis hin zu Film. Am wichtigsten aber die Massenversammlung. Der Redner, der sich von der Masse tragen lässt, der vereinfacht und wiederholt, so lange, bis sich auch der Letzte mitreißen lässt. 1925 lernte Hitler den 28-jährigen promovierten Germanisten Josef Goebbels kennen, der in der NSDAP schnell aufstieg und sich zu Hitlers Chefpropagandisten entwickeln sollte. Goebbels war fasziniert von Hitler. Euphorisch beschreibt er in seinen Tagebüchern das erste Zusammentreffen, schwärmt von Hitlers großen blauen Augen, nennt ihn einen geborenen Volkstribun, den kommenden Diktator. Februar 1920, Hofbräuhaus München. Auf einer Massenversammlung verlas Adolf Hitler das Grundsatzprogramm der NSDAP. Rassistisch, antidemokratisch, antisemitisch, mit antikapitalistischen Anklängen. Noch waren die Nationalsozialisten eine kleine Gruppe im zersplitterten, völkisch-nationalistischen Milieu, allerdings von Anfang an mit ausgeprägtem Sinn für politisches Marketing, gepaart mit militantem Auftreten und offener Gewaltbereitschaft. Die Nationalsozialisten gaben sich das Hakenkreuz als Emblem, das im 19. Jahrhundert von Ethnologen zunächst heftig diskutiert, schließlich von völkischen Kreisen vereinnahmt wurde. Das einprägsame Markenzeichen prangte schwarz auf weißem Grund auf den roten Parteifahnen, auf Plakaten, Flugblättern, Armbinden und auf der parteieigenen Zeitung Völkischer Beobachter. Einheitliche braune Uniformen kennzeichneten die Schlägertrupps der SA. Schnell wurden die braunen Hemden zum Synonym für Nationalsozialisten. Und der erprobte Wirtshausredner Adolf Hitler wurde die massenwirksame Galionsfigur der Bewegung. Sein Potenzial zur Volksverhetzung überzeugte. Die NSDAP machte ihn zum Parteivorsitzenden. Mit dem Putschversuch im November 1923 scheiterte der gewaltsame Griff nach der Macht. Die NSDAP wurde verboten, Hitler wanderte ins Gefängnis, begann dort Mein Kampf zu schreiben. Ende 1924 wurde er frühzeitig entlassen, die NSDAP 1925 neu gegründet und die Machtübernahme nunmehr auf legalem Weg angestrebt. Der Kampf um die Massen nahm langsam Fahrt auf. Die Nationalsozialisten gerierten sich als junge militante Erneuerungsbewegung, als fundamentalistische Opposition, die gegen die verhasste Weimarer Republik verbal und visuell vorging. Sie diffamierten die demokratischen Politiker, die an der Revolution 1918 und am Sturz der Monarchie beteiligt waren, als Novemberverbrecher, ihre Parteien als Knechte des Auslands und der jüdischen Hochfinanz, den Parlamentarismus als System für Unterdrückung, Fremdherrschaft, Volksverrat, die kulturelle und gesellschaftliche Vielfalt als degeneriert, volksschädlich, korrupt. Die Beschimpfungen kannten keine Grenzen. Rote Bonzen, Schieber und Wucherer, jüdische Drahtzieher. Anders als die demokratischen Parteien setzte die NSDAP nicht auf rationale Auseinandersetzung und politische Programmatik, sondern auf Manipulation und Aggression. Das macht der Historiker Ulrich Thamer deutlich. Was die NSDAP von den anderen unterschied, war nicht ihre Originalität oder ihre besondere Raffinesse, wie das in der Nachkriegszeit dann in Deutschland oft so dargestellt wurde, sondern es war die Intensität, mit der das betrieben wurde. Also der Versuch einer permanenten Überwältigung der Öffentlichkeit, der Beherrschung der Straße und der Kampfbereitschaft. Und das drückte vor allen Dingen die Parteiarmee aus. Also es ging nicht um intellektuelle Überzeugung, sondern um die Demonstration von Kampfbereitschaft, von Mobilität und von Emotionen, die eine ganz wichtige Rolle spielten. Großkundgebungen, Massenveranstaltungen, Saalschlachten, Straßenkampf. Um die Menschen zu gewinnen, boten die Nationalsozialisten inszenierte Massenerlebnisse und kämpferischen Aktionismus. Sie bedienten sich aber auch der modernen Medien, wie des Films. Erste Propagandafilme mit Aufnahmen von Parteitagen und SA-Aufmärschen entstanden. Goebbels erwies sich für Hitler als Glücksgriff. Er stärkte dessen alleinigen Führungsanspruch innerhalb der NS-Bewegung, erwies sich als guter Organisator und stand Hitler in seinem demagogischen Rednertalent in nichts nach. Die NS-Propagandamaschinerie begann anzulaufen, allerdings zunächst nur mit mäßigem Erfolg. Bei den verschiedenen Landtagswahlen 1926 schnitt die NSDAP sehr schlecht ab. Und auch bei der Reichstagswahl 1928 bekam sie nur 2,6% der Stimmen. Nach den chaotischen Anfangsjahren hatten sich Wirtschaft und Gesellschaft der Weimarer Republik weitgehend konsolidiert. Die goldenen Zwanziger swingten durch die Republik und gaben der Nazi-Hetze keinen Raum. In dieser Aufstiegsphase und dann vor allen Dingen Ende der 20er Jahre bei der Ausweitung der NSDAP zu einer Massenbewegung war Propaganda oder besser gesagt Inszenierung einer Bewegung, die alle Sinne anspricht, die aber gleichzeitig eine Polarisierung der Gesellschaft in Anhänger und Gegner und Feinde betreibt, ein ganz wichtiges Mittel. Noch hatte man die Macht nicht, deswegen inszenierte man sie. Oktober 1929. In New York brach die Börse zusammen. Die Weimarer Republik wurde in den Strudel der Weltwirtschaftskrise gezogen. Banken kollabierten, Firmen machten Konkurs, Massen verloren ihre Arbeit. Die NS-Propaganda traf zunehmend auf bereitwillige Zuhörer. Im April 1930 ernannte Hitler Josef Goebbels zum Reichspropagandaleiter. Und der enttäuschte seinen Führer nicht. Er konzentrierte sich auf die bevorstehenden Wahlkämpfe. Goebbels richtete eine Reichsfilmstelle der NSDAP ein, um die Herstellung von Propagandafilmen zu professionalisieren, ließ Hunderttausende von Plakaten drucken, organisierte Massenversammlungen und Aufmärsche der SA und 1932 einen spektakulären Wahlkampf. Für die Aktion Hitler über Deutschland charterte die NSDAP ein Flugzeug. Zu 23 Massenveranstaltungen im ganzen Reich kam Hitler per Flugzeug, begleitet von einem Team von NS-Redakteuren, die in einer groß angelegten Pressekampagne eine schnelle und einheitliche Berichterstattung lieferten. Täglich prangte Hitler auf den Titelseiten der NS-Blätter. Die Wahlergebnisse konnten sich sehen lassen. Von den 2,6% 1928 steigerte sich die NSDAP bei der Reichstagswahl 1930 auf 18,3% und bei den Wahlen 1932 auf über 30%. Im Winter 1932 war die NSDAP mit 196 Sitzen die stärkste Partei im Reichstag. Am 30. Januar 1933 wurde Hitler zum Reichskanzler berufen. Abends marschierte SS, SA und Stahlhelm durch das Brandenburger Tor. Die Nationalsozialisten waren auf die Machtübernahme gut vorbereitet. Natürlich ist ganz entscheidend mit der Machtübernahme die Indienstnahme aller staatlichen Einrichtungen, also der verschiedenen Rundfunkanstalten, die dann ja auch zentralisiert werden, gleichzeitig die Indienstnahme von verschiedenen Film- und Produktionseinrichtungen oder Gesellschaften, die deswegen sehr schnell, also wie die UFA etwa, instrumentalisiert werden können, weil die zu der Zeit finanziell ziemlich am Boden lagen. Alle diese Instrumente werden dann gebündelt und in dem neu geschaffenen Propagandaministerium von Goebbels so zusammengeführt, dass also auch, und das ist der große Unterschied zur Bewegungsphase, natürlich keine Kritik mehr möglich ist. Mit Terror und Propaganda ebneten die neuen Machthaber den Weg zur Zerschlagung der Weimarer Republik. Innerhalb weniger Monate errichteten sie eine Diktatur, zentral gesteuert von Berlin aus, die alle Bereiche in Politik, Gesellschaft und Kultur im Sinne der nationalsozialistischen Weltanschauung umgestaltete. Ausschlaggebend war ein dramatisches Ereignis in der Nacht vom 27. auf den 28. Februar. Der Himmel über Berlin wurde von Flammen erleuchtet. Der Reichstag brannte. Im Gebäude wurde der linke niederländische Arbeiter Marinus van der Lubbe festgenommen. Bis heute ist nicht geklärt, wer den Brand gelegt hat. War es van der Lubbe? Hatte er Helfer? Oder waren es gar die Nationalsozialisten selbst, wie so manche mutmaßten? Die NSDAP jedenfalls kurbelte ihre Propagandamaschinerie an, wütete von Kommunisten in Brand gesteckt und verbreitete das Gerücht, dass ein kommunistischer Aufstandsversuch bevorstehe. Damit hatte die NSDAP eine Rechtfertigung für einen Rundumschlag gegen politische Gegner. Am 28. Februar 1933 wurde die Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat erlassen, mit der die Verfolgung von politischen Gegnern legalisiert und der Weg zur Errichtung von Konzentrationslagern geebnet wurde. Während Tausende verhaftet und misshandelt wurden, sorgte eine Flut von Gesetzen für die Gleichschaltung von Politik und Gesellschaft, eine breit angelegte Umstrukturierung aller Bereiche gemäß den nationalsozialistischen Vorstellungen. Der Weimarer Föderalismus wurde abgeschafft, die Länder ihrer Selbstständigkeit beraubt, Institutionen, Zusammenschlüsse und Vereine jeglicher Art in NS-Organisationen eingegliedert oder umgewandelt, politische Parteien verboten, die NSDAP zur einzigen Partei Deutschlands erklärt. dass innerhalb weniger Monate weite Teile von Gesellschaft und Politik gleichgeschaltet waren, haben die NS-Machthaber nicht allein dem Terror zu verdanken, den sie verbreiteten. Es gibt gleichzeitig die Bereitschaft von einigen Teilen und Gruppen der Gesellschaft, sich der neuen Zeit, wie man das verstanden hat, anzupassen, die eigenen Institutionen in NS-Organisationen zu überführen und nun einer großen Volksgemeinschaft sich zuzurechnen. Die NS-Propaganda war auf fruchtbaren Boden gefallen. In Zeiten wirtschaftlicher Not war die Vision einer Volksgemeinschaft verführerisch, die nationalsozialistische Parole Arbeit und Brot verlockend. Bereits am 13.03.1933 war die Gründung des RMVP, des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda, bekannt gegeben worden. Zwar betrieben alle Parteiorganisationen und auch die SS ihre eigene Propaganda, doch Josef Goebbels war mit seinem neu geschaffenen Superministerium der Primus der Propagandisten, des Master's Voice, der getreulich die Vorstellungen Hitlers umsetzte. Unter seiner Führung verbreiteten Hunderte von jungen Nationalsozialisten, gut ausgebildet und fanatisch, nationalsozialistisches Gedankengut in der Bevölkerung, streng hierarchisch, von der Machtzentrale in Berlin bis hin zu den Propagandaleitungen auf regionaler und lokaler Ebene. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Es ging der NS-Propaganda eben darum, immer wieder dieselben Ziele zu propagieren und sie möglichst zu bündeln. Das eine ist natürlich der Führergedanke, der ja auch die Partei und die staatliche Ordnung bestimmen. Auf der anderen Seite sind es nationale Größe, nationale Mythen, die betrieben werden. Das sind sozusagen die in Anführungszeichen positiven Elemente, die die NS-Propaganda unaufhörlich betreibt. Ständige Wiederholung ist ihr Grundprinzip. Auf der anderen Seite die Fixierung auf Gegner. Und der Hauptgegner ist natürlich im Sinne der NS-Rassenideologie der in Anführungsstrichen Jude. Und das lässt sich dann im Laufe der Regimephase ständig aktivieren, in immer neuen Schüben betreiben. Und dann natürlich am Ende der Krieg, der gerechtfertigt wird mit der Wiederherstellung nationaler Größe. Goebbels nutzte alle ihm zur Verfügung stehenden Medien. Die Presse wurde vom Propagandaministerium überwacht, wie alle Bereiche von Kunst, Literatur, Theater und Film bis hin zu Goebbels Lieblingskind, dem Rundfunk, der sich als massentauglich erwies. Er ließ einen kleinen Radioapparat namens VE-301 produzieren. VE stand für Volksempfänger, 301 für den 30.01., den Tag der Machtübernahme. Hochsubventioniert war der Volksempfänger für jeden erschwinglich und brachte die Stimme des Führers und anderer NS-Größen in die heimischen Wohnzimmer. Hitler hasste es, im Studio zu sprechen. Er brauchte den Event, er brauchte die Massen, um zur Hochform aufzulaufen. Deshalb wurden in der Regel Großveranstaltungen direkt übertragen, egal zu welcher Tageszeit. NSDAP-Ortsgruppen organisierten gemeinschaftliches Zuhören. Funkwarte kümmerten sich um die Übertragung an öffentlichen Plätzen, in Fabriken, Schulen, Restaurants. Teilweise heulte die Sirene vorab. Die Arbeit stand still. Der Führer sprach, das Volk lauschte. Das entsprach Goebbels Vorstellung. Er betonte immer wieder, dass es ihm nicht reiche, wenn die Menschen dem NS-Regime neutral gegenüberständen, sondern, Zitat, wir wollen die Menschen so lange bearbeiten, bis sie uns verfallen sind. Hitler hatte Nürnberg aus gutem Grund als Schauplatz für die Reichsparteitage gewählt. Nürnberg war im Mittelalter freie Reichsstadt gewesen, wirtschaftlich und kulturell blühend. Der Ort, an dem der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation die Reichstage abhielt. Daran konnte die NS-Propaganda anknüpfen. Hier, wie auch bei vielen anderen Gelegenheiten, versuchten die Nationalsozialisten, eine Verbindung herzustellen zwischen der großen Vergangenheit im Mittelalter und der neuen deutschen Größe im nationalsozialistischen Reich. Ein 11 Quadratkilometer großes Areal im Südosten Nürnbergs diente als Parteitagsgelände. Rund 1 Million Menschen sollen jährlich gekommen sein, um sich an Aufmärschen, Appellen, Paraden, Totenkultfeiern, germanischen und militärischen Ritualen und dem pseudoreligiösen Führerkult zu beteiligen. Triumph des Willens nannte Leni Riefenstahl ihren Film zum Nürnberger Mega-Event. Es ging nicht um inhaltliche Auseinandersetzungen. Sinn der Parteitage war die Inszenierung von Volksgemeinschaft, die Festigung des Führermythos Adolf Hitlers und zunehmend auch die psychologische Vorbereitung auf den Zweiten Weltkrieg. Ob leger im Trenchcoat, volkstümlich in der Lederhose, staatsmännisch im Anzug, militärisch in der braunen Uniform, Adolf Hitler war immer auf seine Wirkung bedacht. Bereits 1932 engagierte er den Opernsänger Paul de Vriend, der ihn einige Monate auf seiner Wahlkampftour begleitete. Er gab ihm Rückmeldung zu seinen Auftritten, übte mit ihm Tonfall, Gesten, Gebärden. Hitler war ein von Natur aus begabter Redner. Seine Massenwirksamkeit machte ihn zum perfekten Propagandisten in eigener Sache. Also Propaganda im Sinne der politischen Massenbeeinflussung ist ein Phänomen des 20. Jahrhunderts, das Sie fast überall antreffen. Nur die Intensität, die Gleichgerichtetheit, die Ausschaltung jedweder Kritik, jedweder Öffentlichkeit, die als Korrektiv wirken könnte, das ist das Entscheidende dabei. Also die Bündelung aller Medien, die man hat, von den traditionellen Medien in der Kunst, in Literatur, in der Presse bis hin zu den modernen Medien von Film, Rundfunk und wenn es noch länger gedauert hätte, irgendwann auch Fernsehen, was aber zum Glück dann nicht zustande gekommen ist. Das war das Besondere, was eine totalitäre Diktatur eben einsetzen kann im Unterschied zu einer offenen, pluralistischen Gesellschaft. Sie hörten Maschinerie der NS-Propaganda, Lug im Dritten Reich von Renate Eichmeier. Es sprachen Ruth Geiersberger und Christian Baumann. Ton und Technik Lydia Schön-Krimmer. Regie Sabine Kienhöfer. Redaktion Nicole Ruchlack. Eine Sendung von Radio Wissen.